Das letzte Mal bei Creamspeak. Wir warten auf Ihr Zeichen. Sobald Sie die Identität des ISIS-Anführers haben, stürmen wir das Hauptquartier. Hallo? Willkommen, meine Herren. Ich bin Imrei Alabatschi, der glorreiche Führer von Space ISIS. Schau mal, der Bart ist doch Ja, klar, das ist doch dieser Enthüllungsrap, sagen wir mal. Günther Wallraff! Das ist Günther Wallraff! Günther! Ja, Günther Wallraff, das hatten wir gerade eigentlich... Günther Wallraff! Haha! Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, ich hätte nicht gewusst, warum ihr hier seid. Verdammte Scheiße, sie intrigante Ratte. Wir müssen Sudeldinger warnen. Max, hast du das Handy? Ja, ja, schon erledigt. Sudeldinger ist unterwegs. Sudeldinger wird den Laden hops gehen lassen. Und während um uns herum die Hölle tobt, werde ich mit dieser geheimen Fluchtkapsel hier zurück auf die Erde fliegen. Damit werden sie niemals durchkommen. Sudeldinger wird... Was zum Teufel? Wir werden angegriffen. Alarmstufe rot. Machen Sie es gut und auf Nimmerwiedersehen. Nicht so schnell, mein Freundchen. Lassen Sie den Schnauzer fallen, Wallraff. Es hat sich ausgegüntert. Ah, Sudeldinger. Sehen wir uns also doch noch wieder. Machen wir es auf die alte Bildreporterart. Ein Faustkampf auf Leben und Tod. Wer zuerst stirbt, verliert. Wie Sie wollen, Wallraff. Aber dass Sie mir am Ende nicht heulen, wenn Sie ganz unten liegen. Na, warten Sie, Sie abgehalfterter Bulle. Sie Schmalspurreporter. Noch nicht mal auf der Henry-Nannenschule gewesen, haben Sie wenigstens Abitur? Für Ihre große Klappe wird das schon noch reichen. Maschu, hier, ich glaube, der Schaum löst sich auf. Komm, lass uns abhauen. Die Herren, Entschuldigung, ich will Sie jetzt wirklich nicht stören, aber hier stürzt gerade alles um uns herum ein und wir wollen nicht so langsam wieder zurück zur Erde. Also, wir haben ja unseren Job gemacht und, gehen Sie schon, wir haben ja Ihre Nummer. Gehen Sie. Okay, dann... Ja gut, wir nehmen dann die Fluchtkapsel hier, ne? Ja, warte. Ciao. Okay, so, hier. Schau mal. Hier, Start, Navigationssystem an. Ach nee, warte mal, das ist doch schon wieder hier der... Herzlich willkommen bei Ihrem Major TomTom Navigationsgerät. Ah, hier, komm. Vorgängerversion auswählen. Neuen Major TomTom intergalaktischen Navigationsgerät. Jetzt mit der neuen alten deutschen Sprachführung und aktualisierten Karten für Sachsen, die Dresdner Innenstadt und den Großraum Preußen. Bitte nennen Sie nun Ihr Endziel. Erde? Köln? Vielen Dank! Sie haben sich für die Blitzkrieg Richtung Frankreich Option entschieden. Ihre Deportation beginnt der 5. Was? Um Gottes Willen! Hier abbrechen! Alternative Routenführung! Für die alternative Routenführung entschlossen. Also erstmal vorweg, ich finde es total super, dass ihr da auch so engagiert unterwegs seid. Und vielleicht eine Kleinigkeit zu mir. Mein Name ist der Wolfram Alpha und ich werde heute euer Navigator sein. Habt ihr euch denn vielleicht zieltechnisch schon mal so eine Kleinigkeit überlegt, wo soll es denn hingehen heute? Oh, ja, mein Gott. Wir wollen nach Köln, Deutschland, auf die Erde. Hier ist also wirklich... Das respektiere ich natürlich, ne? Aber ich sehe jetzt aber auch hier schon, dass in Dänemark gerade eine Sea Shepherd-Demo gegen die Käfighaltung von Fischstäbchen stattfindet. Und naja, die brauchen nun mal jeden Mann und jede Frau. Das fände ich schon super, wenn wir uns da vielleicht mal kurz zusammensetzen und die Köpfe zusammenstecken. Und vielleicht trifft man sich ja auf halbem Weg und ich lasse euch irgendwo in Lüneburg raus oder so, ne? Was hält ihr da? Wir wollen echt nur nach Köln. Weißt du, uns fliegt ja gleich der ganze Laden um den Kopf und können wir nicht wirklich einfach los? Ja, weißt du, also was ich jetzt wirklich gar nicht okay finde, ist, dass du da jetzt mit so einer aggressiven Grundhaltung an die Sache rangehst. Gerade wo ich mich jetzt versucht habe, mich kooperativ hier reinzubringen. Und ich glaube echt nicht, dass wir unter den Umständen hier auf den grünen Zweig kommen, weißt du? Weil es mit das so einem Druck, da möchte ich echt... Guck mal hier, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Gibt's hier nicht irgendeinen Routenführungsmuster? Warte mal hier, Max, schau. Ja. Hier, ja. Die hier hatte im App Store, die hat zwar nur einen Stern, aber... Sie soll aber genau das gleiche machen wie die teuren, wie die großen Guten, also halt nur in schlecht. Ja, also, und also man muss sich wohl davor und danach so ein Hörspiel anhören, ja, bevor die Navigation. Scheißegal, komm, hau einfach mal rein hier. Okay. Hey, herzlich willkommen bei Creamspeak, dem Navigationspaket mit Maschu und Max. Wir bringen euch neben der besten deutschsprachigen Routennavigation jede Woche wechselnde Themen wie zum Beispiel sexuelle Freiheit, Gendertheorien, sexuelle Freiheit, Trump, das Erstarken der AfD, sexuelle Freiheit, Gendertheorien, Gleichberechtigung, Willkommen zu Creamspeak. Creamspeak. Eine kleine Ankündigung vorneweg. Wir haben das Hörspiel am Sonntag, also gestern, aufgenommen. Wir haben gerade Montag, den 19.12., 22 Uhr. 22.20 Uhr. Wir haben gerade aus den Nachrichten und den sozialen Netzwerken vernommen, dass ein LKW am Berliner Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gefahren ist und dabei 9 Menschen ums Leben gekommen sind. Und wir haben eben lange mit uns gehadert und haben überlegt, ob wir überhaupt noch aufnehmen sollen, also jetzt den Podcast-Part. Aber wir probieren es jetzt, wir haben uns dafür entschieden, denn es hilft ja irgendwie nichts. Ja, es bringt jetzt nichts zu schweigen, es bringt jetzt nichts, sich ins Kämmerchen zu verkriechen. Wir nehmen unseren Job, unseren Hobbyjob als Podcaster ernst und wir wissen, dass wir da draußen Hörer haben, die eventuell, und ich meine, das muss ja jetzt keiner heute hören, wer keinen Bock hat auf Creamspeak und lieber sagt, nee, das ist mir heute zu viel, ich möchte lieber in Ruhe darüber nachdenken. Vollkommen okay. Aber vielleicht gibt es ja wirklich die paar Hörer, die sagen, also ich wenigstens das heute, wenigstens ein bisschen jemand, der redet, jemand, der ein paar. Ja, man muss dazu ja sagen, dass das jetzt abgesehen von der Geschichte in Berlin, der Tag und die Woche davor. Das Jahr. War jetzt auch nicht gerade irgendwie gekennzeichnet von rosigen, tollen Nachrichten, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie von einer Eilmeldung nach der anderen. Irgendwie heute war es Schießerei in Zürich, das Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara, die ganzen Tage davor und immer noch war es Aleppo und Syrien und es wäre, also ich meine, und wir haben, also wir haben den Podcast auch vorher gemacht, also das ganze Jahr war schon shit. Also um es kurz zu machen, für die Hörer, die sich sagen, hey, sorry Jungs, heute nicht. Oder vielleicht für die Hörer, die auch vielleicht wirklich irgendwie Leute hatten, die genau. Ne? Unser tiefstes Beileid für die Opfer, für die Toten, für alle Leute, die darunter leiden müssen. Für alle Leute und wenn man sich einfach nur denkt, ach nicht schon wieder. Das kann nicht wahr sein. Und vor allen Dingen auch generell, ich würde tatsächlich auch an der Stelle wirklich mal die Gelegenheit nutzen, sagen so, ich fände es an der Stelle irgendwie, ich fände es an der Stelle irgendwie verlogen zu sagen, ja, ne, wir sind jetzt bei, also ich meine, natürlich sind wir, oder natürlich Beileid an die Opfer von heute, so, aber generell, das ist dieses Proximity-Ding, dass du, wenn, sobald was ganz nah bei dir dran ist, dann ist es auf einmal total schlimm und wenn es aber irgendwo weit weg im Mittleren Osten passiert oder in Afrika oder so, dann ist es nicht schlimm. Genau, um das mal so zu sagen, wir haben die letzte Woche extrem schwere Kämpfe durch die Zeitung in Aleppo mitbekommen, wo sehr viel mehr Menschen gestorben sind und natürlich, wir machen jetzt hier keinen Vergleich zwischen, was ist schlimmer, aber aber das ist nämlich genau das Ding. Aber genau, jetzt ist es nah dran. Ja, und das ist nämlich genau das Ding, finde ich, immer diese Situation, wo du merkst, wie schwierig das eigentlich wird, in solchen Momenten sozusagen, also so blöd das klingt, aber quasi adäquat zu reagieren, also irgendwie emotional, zwischenmenschlich und auch in dem, was man, man möchte sich irgendwie äußern. Ich finde, das ist so eine sehr natürliche Reaktion, in so einem Moment halt einfach irgendwie was dazu zu sagen. Und wenn es halt ist, scheiße, ne? Oder wie wir jetzt halt, fick dich 2016, irgendwie können wir es nicht alle irgendwie langsam mal hinkriegen, uns mal alle irgendwie ein bisschen zusammenzureißen und einfach irgendwie nett zueinander zu sein. Wenn es irgendwie sowas ist, du musst ja irgendwie das rauslassen. Und ich glaube, das ist natürlich so eine Schwierigkeit, das haben wir auch erlebt nach den, also nach den Anschlägen in Paris letztes Jahr oder auch Nizza dieses Jahr oder ne, dieses, dass viel angeprangert wurde, quasi diese, so eine Art westlicher Doppelstandard oder so, wenn es darum geht zu sagen, jetzt trauerst du um die Opfer von Nizza, aber nicht irgendwie um die aus dem Mittleren Osten in Afrika. Das war ja die Diskussion mit den Facebook-Hintergrundbildern, ne? Genau, die Geschichte, ja. Und ich denke halt, ich glaube, es ist halt so ein Ding, was sich vielleicht ein bisschen einer gewissen, was sich vielleicht irgendwo einer gewissen Wertung entzieht, weil natürlich macht das Sinn, dass du dass man persönlich mehr berührt ist oder dass einem das mehr angeht, wenn was bei dir um die Ecke passiert und du auch vielleicht nicht weißt, sind da jetzt Freunde von mir involviert, Bekannte, Verwandte, als wenn es halt irgendwo gefühlt weit weg ist. Und dazu kommt natürlich der Punkt, dass man sich selber sagt, so egoistisch das klingt, aber so menschlich das auch ist, in Berlin hätte es auch mich treffen können, in Aleppo aber wahrscheinlich weniger. Ne? Ja, das Ding. Ja, absolut. Ne? Und es geht ja nicht nur um dieses Mitleid, den mir nahen oder womöglich nahen, sondern auch wirklich, dann sind wir auch schon wieder beim Thema Angst. Dann sind wir ja bei dem Thema, was der Terrorismus bezwecken soll. Genau. Ne? Dass einmal Angst, Misstrauen untereinander. Und oder wie man jetzt im Falle von AfD und Ähnlichem sieht, im Zwist. Und das Beste, was den Terroristen passieren kann, ist der Westen, der gemeinsam Wutjagd auf Muslime macht. Ja. So, nichts treibt die verlorenen Kinder, die verlorenen Jungs, Söhne und Töchter schneller in die Arme der Rattenfänger als ein wütender Westen. Ja, aber ich meine auch, also sowohl, das gilt ja für beide Seiten. Also das gilt ja sowohl für wenn wir jetzt davon ausgehen wollen, nehmen wir jetzt mal Terrorismus und radikalen Islamismus als Aufhänger, würde ich sagen. Das ist ja nach wie vor, also zumindest noch in meinem Stand, nach wie vor nichts bestätigt zu der Berlin-Geschichte jetzt akut. Aber da möchte ich kurz sagen, es geht mir auch ganz klar nicht darum, was ich davon halte, sondern was ich schätze, was es ist. Es geht mir nicht um Spekulation. Es geht mir darum, inwiefern die AfD jetzt Kapital daraus schlägt. Genau, absolut. Und ich denke, das ist nämlich genau das Ding, also beziehungsweise wir sind uns ja auch einig, dass halt Terror als abstraktes Konstrukt eben genau das als Ziel hat, was du eben angesprochen hast, dieses Schüren von Angst und dieses Aufwiegeln und Spalten von Gesellschaften und Fraktionen sozusagen. Und das spielt natürlich, weil das hat ja auch so einen Rückkopplungseffekt, dass es halt eben nicht nur den Terroristen sozusagen in Anführungszeichen oder den agierenden Leuten sozusagen da in die Hände spielen, sondern innerhalb auch der Systeme, die auch radikalen der, auch, Gruppen. Auch wiederum, genau, eben halt, auch wiederum Leuten wie der AfD oder Pegida oder sonstigen anderen Geschichten, die jetzt bei uns am rechten Rand sozusagen stehen und wir dann genau wieder sagen, hier, das ist das klare Feindbild, warum tut unsere Bundesregierung nichts oder was weiß ich, ne, solche Geschichten. Dazu gibt es übrigens, da wollte ich letzte oder vorletzte Woche schon drüber reden, es gab ja den Vergewaltigungsfall in Freiburg, meinst du? Mit anschließendem Mord. Und dazu gibt es nämlich immer eine ganz pervertierte Logik, die von der AfD aufgestellt wird. Und zwar hätte es die Zuwanderung durch Flüchtlinge oder diese Flüchtlingszuwanderung nicht gegeben, wäre es der Frau nicht passiert. Das ist ja eines der großen Argumente. Das Gleiche wird auch jetzt wieder benutzt. Ja. Hätte es die Flüchtlingszuwanderung nicht gegeben, was natürlich erstmal kompletter Blödsinn ist, weil wenn du nach dieser Logik gehst, ja, dann kannst du auch sagen, ich habe mir den Fuß am Tisch gestoßen, hätte ich doch keinen Tisch gehabt. Ding. 9/11 wäre nicht passiert, hätten wir nie Flugzeuge gebaut. So ja, genau. Oder hätten wir keine. Darum geht es natürlich nicht. Der Terrorismus ist kein direktes kausales Problem. Problem, das sich auf einen festen Grund zurückführen genau lässt. Genau, das wäre nicht passiert, wenn if everyone had guns. Ne, so ja, sogar. Genau. Und es geht halt, jetzt sag's nicht. Ja. Und es geht halt genau darum. Es ist es hat eine systematische Kausalität oder eine Kausalität, die im System zu suchen ist. Und es lässt sich nicht dadurch lösen. Man könnte auch genauso gut einfach sagen, der Terrorist, wer auch immer er ist, ja, oder der Mörder wäre irgendwie in dieses Land gekommen. Klar, jetzt in Freiburg. Ne? Aber darum geht es doch nicht. Das Argument ja, aber das kann ist, nicht aber sein. Aber das ist ja auch genau das Ding. Ich meine, du unterschlägst ja an dieser Stelle, das ist ja du unterschlägst an der Stelle, dass halt Gräueltaten, Morde, Misshandlungen einfach sowieso passieren. Ja, das, in und das kommt noch dazu. Das ist genau das Ding. Wir hatten noch diesen Fall, das klingt jetzt schon wieder total postfaktisch, weil ich die Details schon wieder nicht auf dem Zeiger habe, aber genau diese Geschichte, wo irgendwie dieses komische Pärchen meine Frauen fest und versklavt hat, irgendwie über Jahre hinweg und gefoltert und gequält bis zum Tod und was weiß ich. Und wir haben sozusagen unsere eigenen Leichen im Keller, um es mal so zu sagen, als Deutsche. Und das ist so, das hat fast schon für mich so mal so teilweise einen Anklang zu sagen, so, ne, also Gräueltaten in Deutschland, so ja, aber bitte nur von Deutschen, so, aber bloß nicht von Ausländern, weißt du? Das ist einfach so. Es unterschlägt natürlich jegliche Statistik. Ne? Mhm. Wenn man zum Beispiel mal, man könnte auch zum Beispiel einfach hochrechnen, wie viele Verbrechen werden von Flüchtlingen begangen im Schnitt, so wie viele Verbrechen werden von Deutschen begangen. Genau das. Ne? Wie viele Gewaltverbrechen gegenüber Frauen werden begangen von Ausländern, von Migranten, von Flüchtlingen. Und da möchte ich vor allen Dingen auch dann gerne mal die Dunkelziffer sehen, was häusliche Gewalt angeht in Deutschland. Also genau. Ich glaube, da haben wir nämlich jede Menge Dreck am Stecken. Ich denke, dass das ein generelles Problem, Gewalt gegen Frauen, ein generelles Problem. Man kann gerne über unterschiedliche Sozialisierung sprechen. Man kann auch gerne über unterschiedliche Sozialisierung in verschiedenen Kulturen sprechen, ja. Aber wenn wir darüber reden, dann müssen wir das trennen von Migration oder Flüchtlingsdebatte, ja. Das sind zwei komplette Sachen. Genauso, absolut. Ganz genauso wie Frauenrecht, ja, und oder Terror genauso getrennt werden muss von Religionskritik. Religionskritik hat nichts mit Terrorkritik zu tun. Und das ist ja auch etwas, was gerne von der rechten Seite in einen Topf geworfen wird, um natürlich auch Religionskritiker auf ihre Seite zu ziehen. Ja, also ich spreche jetzt mal für mich, ich bin sehr religionskritisch. Ganz besonders gegen die großen drei Buchreligionen und für mich absolut. Besonders die großen zwei Kriegsreligionen, nämlich das Christentum und der Islam. So, das hat für mich aber in der Diskussion um Zuwanderung, in der Diskussion um Flüchtlinge, um Flüchtlingskrise, das, was für mich auch schon mal ganz zwei verschiedene Diskussionen sind, nichts zu suchen. Für mich hat erstmal in der Diskussion Flüchtlingskrise, es sind notleidende Menschen, ja, die aus Angst um ihr Leben oder aus Angst um ihr gutes Leben, ja. Wir haben ein Asylrecht. Genau. Und fliehen für Kriege, an denen wir mitverantwortlich sind, indem wir zum Beispiel, wir hatten das auch schon mal, wir fahren für 1,30 mit unserem günstigen Sprit durch die Gegend, weil wir Handelsverträge mit den Saudis haben. Wir verkaufen Kleinwaffen oder Kleinwaffenmunition in die Krisengebiete. Wir leben davon. Wir können nicht immer sagen, ja, das ist ja nicht unser Problem. Die müssen schauen, wie sie ihr Land oder ihr Gebiet, ne, hinbekommen. Wie sie das schaffen. Wir sind wenigstens auf irgendeine Art und Weise so weit mitverantwortlich, dass wir sagen können, ja, wir müssen den Flüchtlingen helfen. Selbst wenn man mit dem gesunden Menschenverstand und der gesunden Ethik, Moral oder einfach aus Mitgefühl sagt, nicht sagen kann, okay, ich verstehe, dass das notleidende Menschen sind. Und es geht ja nun übers Notleiden hinaus. Es geht darum, dass die Menschen Angst um ihr Leben haben müssen. Das wichtigste Gut. Ja. Wenn ich darüber hinausgehe, kann ich sagen, okay, ich habe vielleicht etwas dagegen, dass jetzt, also nicht ich, ne? So ist, wenn jetzt jemand sagen würde, ich hätte etwas dagegen, dass Menschen aus anderen Regionen bei mir sind, dann muss ich wenigstens in diesen Gedankengang einfließen lassen. Ich verdiene aber mit der Art, wie ich lebe, daran, dass es anderen Leuten schlechter geht als mir. Und dadurch wären wir wieder bei dem Thema von eben, wie komme ich damit klar, dass ich sage, jetzt ist in Berlin etwas passiert, jetzt geht es mir sehr schlecht, aber wenn eine Woche vorher in Aleppo, und ich muss ganz ehrlich sagen, letzten Dienstag, ich weiß es noch ganz genau, letzten Dienstag habe ich abends vorm Schlafengehen Artikel über Aleppo gelesen und ich habe die Nacht nicht schlafen können. Ich war komplett wach, ich habe, glaube ich, eine Stunde geschlafen. Und es war wirklich grauenhaft. Es war, ja, wie soll ich sagen, ich war zutiefst erschüttert und es tat mir einfach unheimlich leid, dass immer wieder gesagt wurde, ja, der Konflikt ist jetzt beendet, dass gesagt wird, Afghanistan ist jetzt ein sicheres Land und Flüchtlinge werden abgeschoben. Übrigens, an diesem Dienstag habe ich gerade die Nachtschicht im Flüchtlingsheim mit 4 jugendlichen Afghanen gehabt und mir wurde echt schlecht, denn ich denke mir, sorry, ich habe mit den Jungs lange genug geredet. Und auch ehrlich geredet und was die sagen, und ich habe nicht nur die 4, ich habe jetzt mittlerweile mit vielen Flüchtlingen gearbeitet und was ich dort höre, das hört sich nicht nach einem sicheren Herkunftsland an. Ich musste einem Jungen einen Artikel übersetzen von Thomas de Maizière, der gesagt hat, Afghanistan ist ein sicheres Herkunftsland, weil wir monatlich so und so viele Millionen überweisen. Ja. Und der Junge hatte an dem Tag davon gehört, dass sein Vater auf offener Straße erschossen wurde. Ja. Es tut uns leid an die Hörer, es ist heute eine sehr traurige Folge. Nee, aber ja, okay, also ganz kurz, falls wir vielleicht mal so als, ich versuche mich mal an einem komödiantischen Zwischenspiel. Falls ihr das Gefühl habt oder den Eindruck habt, wir sind hier quasi Creamspeak, die moralische gefestigte Instanz, die irgendwie alles unter Kontrolle hat. Also ich sitze gerade momentan super. Ich sitze gerade bei meinem zweiten Bier und esse Gouda roh aus der Packung. Also ich bin auch nicht in dem stabilsten und gefestigsten Zustand, den man sich vielleicht vorstellen kann. Und ich weiß nicht, ich würde gerne mal zurückkommen auf dieses Thema, Betroffenheit im weitesten Sinne, weil das was mich irgendwie beschäftigt hat dieses Jahr, wo wir so viele Anlässe hatten, traurigerweise betroffen zu sein. Und ich habe das Gefühl, eben nochmal rückblickend auf diese Debatte mit dem, ist das okay, wenn ich mehr betroffen bin, wenn was bei mir um die Ecke passiert, als wenn das irgendwo weit weg passiert. Oder ist es okay, dass ich irgendwie bei Facebook mein Profilbild temporär mit einer französischen Flagge irgendwie mache und aber nicht, wenn irgendwie in Aleppo was ist oder so. Und ich glaube halt, oder was ich schade finde, ist, wenn wir uns verfransen in irgendwelchen komischen Debatten darüber, wer wann wie viel zu trauern hat, wegen was oder so. Weil ich glaube, das ist was extrem Persönliches, Individuelles und irgendwie Privates. Und jeder hat irgendwie auch das Recht, zum Ausdruck zu bringen, was ihn wie sehr, in welchem Ausmaß bewegt hat, warum auch immer. Keine Ahnung. Ich finde es halt. Ich denke, es ist halt komisch, wenn da so ein Stigma aufgebaut wird, weil das Ding ist ja auch. Ja, ja. Ne, das ist halt, ich sehe das ähnlich, dass, wie du das sagst, ist was Natürliches, wenn du eben bei einer größeren Nähe auch irgendwie eine größere eigene Angst oder größere eigenen Schrecken hast und es hat auch natürlich, und das muss man sagen, so traurig das klingt, es gibt einen gewissen. Ich glaube, es gibt so einen gewissen Filter- oder Abstumpfungseffekt, weil so viel Leid geschieht auf der Welt und du kannst einfach unmöglich so viel und so stark traurig sein und quasi am Boden zerstört, wie es eigentlich nötig wäre, im Angesicht des Leids, was wir einfach haben auf der Welt, weil dann keiner mehr Handlungs fähig wäre. Das ist ja, darum geht es ja auch, da wären wir auch wieder bei diesem, haben wir schon mal bei der Folge über das Urteil, Film, ja. Terrorismus, ja. Flugzeug gesagt. Das Ganze ist tatsächlich, das Ganze lässt sich auch wieder utilitaristisch sehen. Du kannst ja auch wieder über dieses Brett des Carne Ades, ne? Zwei Schiffbrüchige, beide klammern sich an einem Brett fest, das hält aber nur einen. Darf der eine den anderen jetzt töten, um zu überleben? Ist das Notwehr, ne? Ja. Und ungefähr so kann man auch erklären, dass ich selber gerade oder dass du gerade deinen schönen Gouda aus der Tüte isst, ja, während in Aleppo Kinder sterben. Weil du für dich klar machst, also wie gesagt, ne, es geht um eine philosophische Theorie, mit der das erklärt werden kann, dass du für dich sagst, dass es geht mir nicht nur ums Leben, es geht mir auch ums gute Leben, auch ums Glück. So, und das kann ich nur haben, wenn ich, wenn ich quasi weiß, der andere leidet jetzt eventuell darunter, dass ich Vorzüge habe, indem ich einfach durch Glück hier in Deutschland geboren wurde. Ja, ich habe ja, diese ganzen ganz Vorzüge kurz, ganz kurz. Das muss man ja spezifizieren. Es geht ja nicht darum, was bin ich froh, ich ziehe mein Glück daraus, dass es anderen im Vergleich zu mir extrem schlecht geht, sondern es ist ja eher dieses Argument zu sagen, dieses Spiel nicht mit dem Essen, Kinder in Afrika und so weiter und so fort. Nee, es geht darum, dass du, ich hatte ja eben schon gesagt, wir verdienen natürlich auch daran. Unsere Wirtschaft verdient daran. Ja. Ja, unser Gouda ist so schön günstig, ja, weil wir Waffen in Krisengebiete. Naja gut, unser Gouda ist so schön günstig, weil die EU Milchbauern subventioniert. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass wir halt eben als EU Gouda ist jetzt auch nicht ganz saubere Weste haben. Das stimmt natürlich. Oder dann lass es mich sagen. Dass wir irgendwie Zwangszölle auf afrikanische Exportprodukte auferlegen. Oder dass wir, und solche Geschichten. Dann geht es nicht um den Gouda, dann sagen wir, ich fahre gerade schön mit 120 über die Autobahn und höre Radio für 1,30 Sprit in der Minute, der dadurch so schön günstig ist, weil wir ihn so schön von den Saudis kaufen, die nachweislich die meisten terroristischen Zellen finanzieren und so. Dann aber tatsächlich, also vielleicht eigentlich ist der Punkt nämlich gar nicht schlecht, zu sagen, vielleicht sollte man es eben doch an dem Gouda aufhängen, weil das nämlich okay, eigentlich aufzeigt. Gib mir die Gouda-Metapher. Es ist die Gouda-Metapher, weil, da, wo ich jetzt drüber nachdenke, ne, weil das nämlich eigentlich aufzeigt, wie komplex die ganze Scheißwelt ist, in der wir leben, weil du kannst halt eben, also klar, diese Öl-Connection, die ist sehr, sehr direkt und sehr einleuchtend oder so vielleicht, ne? Deswegen hatte ich sie auch als Beispiel gebracht. Klar, Max. Natürlich. Aber ich meinte eigentlich den Gouda. Du meintest den Gouda. Nein, ich meine, dann isst du halt Gouda bei 120 auf der Autobahn. Max, Mensch. Ölverschmierten Gouda bei 120. Nein, aber und schießt dabei mit deiner Kleinwaffe aus dem Fenster. Ich schieße mit meiner Kleinwaffe. Ja. Nein, aber es ist nämlich das Ding, was aufzeigt, wie verstrickt und komplex diese ganze Welt ist, in der wir leben, also sowohl politisch als auch wirtschaftlich, als auch irgendwie gesellschaftlich und irgendwie sozioökonomisch oder was weiß ich. Das ist nämlich genau dieses Ding mit Aleppo. Ich habe heute nochmal versucht, weil ich auch, ich dachte mir, wir wollen vielleicht nochmal irgendwie, vielleicht lassen wir uns nochmal drüber reden oder so. Und ich dachte mir, okay, bevor ich in den Podcast reingehe, gucke ich mir wenigstens nochmal ein paar Hintergrundartikel an und versuche wenigstens ansatzweise die Gemengelage zu verstehen. Und es ist so komplex und es ist so unübersichtlich. Ja. Und sich eine vernünftige Position zu verschaffen, es ist, ich meine, weißt du, es ist irgendwie, du hast Assad, das Assad-Regime ist involviert, wer sind die Rebellen, weißt du, die Rebellen sind involviert, der Iran ist involviert, Russland ist involviert, die Türkei ist involviert und es ist einfach dieses Ding und dazwischen hast du irgendwie einen Haufen Zivilisten, die einfach weggebombt werden. Du hast alte Splittergruppen aus Parteien, die früher mitfinanziert wurden, du hast Splittergruppen, die erst dadurch Kämpfer, erstarkt die, wurden, die finanziert werden von vom Iran indirekt. Und es ist einfach so abstrus und das ist ja einfach nur auf eine, in einem, also das ist ja was gerade in einer geografisch, sag mal, in einer überschaubaren Region irgendwie stattfindet. Und wenn man das jetzt mal auf globale Ebene hebt, dann ist es längst nicht mehr so einfach, die ganzen Ties und Verbindungen und wirtschaftlichen Bezüge und so weiter nachvollziehen zu können. Und es ist auch, glaube ich, nichts, was du von einem Otto-Normalverbraucher verlangen kannst. So, ich halte mich für eine einigermaßen gebildete Person und ich habe absolut keine Ahnung, was abgeht. So. Und das bringt mich immer wieder zu so einem naiven, idealistischen Punkt, wo ich sage, wir müssen uns irgendwie, also, ne, oder du musst dir. Wenn du handlungsfähig bleiben willst und nicht an der Realität scheitern willst als Mensch, musst du dir eingestehen, dass du keine Ahnung hast und keinen wirklich signifikanten Einfluss auf das, was passiert. Und sagen, ich glaube, weil, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal kommt halt diese Hoffnungslosigkeit oder dieses Gefühl auf, wo du sagst, so, ich würde doch um Gottes Willen, dieses ganze Leid, ich würde gerne was tun. Was kann ich tun, um es ein bisschen besser zu machen? Und ich glaube halt, dass, so scheiße das klingt, man muss sich eingestehen, du kannst jetzt akut wahrscheinlich nicht viel an der Situation in Aleppo ändern. Zumindest nicht kurzfristig. So. Aber wir können, ich möchte ganz kurz mal meinen Punkt zu Ende führen. Und ich glaube tatsächlich, oder was das Ding ist, auf das ich immer zurückkomme und was mir irgendwie Hoffnung und Halt gibt, wo ich sage, so damit, das ist quasi eine Arbeitsgrundlage, ja, als Mensch und als irgendwie Humanist und Philanthrop oder wie auch immer, ist für mich dieses Ding, dass man sich irgendwie als Prinzipien oder Maxime nimmt, sagen, versuch halt so wenig ein Arschloch zu sein wie möglich, ja. Guck, wenn es geht, irgendwie beim Eierkauf, wenn du es dir leisten kannst, darauf, dass halt die Hühner nicht irgendwie zu gequält sind und bis zum Schnabel mit Antibiotika vollgepumpt sind. Versuch irgendwie einen Teil deines Vermögens und deines Geldes irgendwie abzugeben und zu investieren in Projekte, wo du das Gefühl hast, das ist sinnvoll und da kommt was an und die Leute kriegen dafür Essen und Bildung und zwar irgendwie für die Mädchen und die Jungs oder wie auch immer und versuch dir einfach so ein Ding, eine Lebensweise zurechtzulegen, wo du nachher sagen kannst oder von der du überzeugt bist, aufgrund deiner Recherche und deiner Überzeugung, dass wenn dein Leben dann irgendwann mal vorbei ist, dass es quasi so unterm Strich einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit und des Planeten gehabt hat. So, ich glaube, das ist das Einzige, ich hab's ein bisschen anders. Das ist mein Thing. Mir ist dein Thing ein Ticken zu passiv. Und fuck zwar, you. Und zwar, nein, ich kann's vollkommen verstehen. Was dazu kommt, ist erstmal 7 Jahre zwischen uns. Okay. Vielleicht hat das damit zu tun, denn ich habe auch gerade in der letzten Woche... Vielleicht habe ich noch zu sehr mit mir selbst zu tun, das kann auch sein. Deswegen soll auch überhaupt nicht herablassend... Nee, um Gottes Willen, aber das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also ich glaube, je älter man wird, desto mehr verschiebt sich der Fokus von ich auf das Ganze. Ja, man denkt vor allem auch, man denkt erstmal ein bisschen darüber nach, wie man denn seinen Stempel auf der Welt oder auf die Welt drücken kann. Ja. Aber also mir geht es darum, ich muss sagen, einfach nur zu sagen, okay, ich versuche jetzt irgendwie hier mein Gutes zu machen und mein Ding durchzuziehen, ein bisschen ich selber bleiben und auch was davon abgeben, zu berücksichtigen, dass ich verdammt viel Glück hatte, dass ich hier in diesem Land groß geworden bin, hier geboren wurde, mit all den Privilegien, ne, die damit einhergehen. Mhm. Aber für mich reicht es nicht. Ich denke, dass man, und das war ja auch wirklich ein Grund, warum wir mit diesem Podcast angefangen haben, dass wir dachten, wir haben was zu erzählen, wir haben was zu tun, wir haben Gedankenanstöße anzustoßen und ich möchte halt wirklich gucken, oder für mich heißt die Philosophie eigentlich, ich weiß, dass ich das große Ganze nicht alleine ändern kann. Dafür bin ich dann doch zu unterprivilegiert. Dafür musst du der Sohn von Steve Jobs. Donald Trump. Genau, dafür müsstest du der Sohn von Donald Trump sein, um das zu machen. Aber ich denke, wenn jeder wenigstens in seinem engeren Umkreis versucht, das Bestmögliche zu machen, man muss nicht der Arsch sein, der ständig den anderen Leuten erzählt, aber das ist tatsächlich hier mein Freund, du, der Lachs hier, der wurde aber nicht mit Händen gefangen, ne? Nee. Du weißt, dass diese Netze... Gar nicht. Mir geht es einfach darum, wenn ich wenigstens in meinem engeren Umfeld, ja, oder einfach während ich mich durch mein Leben ahle, durch die Welt schlängele, wenn ich dabei wenigstens irgendetwas verändern kann und wenn es nur Kleines ist und wenn es einfach nur was weiß ich, nachts um eins die Frau ist, die angegrapscht wird, wo ich sage, ey, ne? Fuck you. Lass mich die Frau hier angreifen, Junge. Ich gehe zur Seite. Genau. Du sagst, fuck you, das ist mein Girl. Ich glaub, genau, und wenigstens erstmal so kleine Sachen, die man so machen kann. Wenn man einfach anderen Leuten mal sagen kann, hey, ne, fahr doch mal einen Tesla oder fahr doch mal einen Elektro. Nee, aber ohne Spaß. Tatsächlich, also das ist vielleicht habe ich das nicht ganz richtig conveyed, weil das ist nämlich ein Ding, was ich sozusagen auch als Teil von meiner Idee sehe. Ach, jetzt auf einmal ist das. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Ist klar. Ja, das war übrigens auch voll meine Idee. Nein, aber sagen, was ich, deswegen meine ich ja auch mit diesem, was du leisten kannst, das leiste, sozusagen. Ja. Und von dem du glaubst, dass es halt das Richtige ist. Und ganz wichtig, für mich noch ein Punkt. Und ich denke, wir sind so. Wenn du glaubst, das Richtige ist, ein paar Flüchtlinge zu klatschen, dann klatschen. Nein, okay, das ist natürlich nicht. Also, für mich als Punkt dazu, das Jahr 2016 kommt uns sehr hart vor, ja? Es kommt uns sehr schwierig vor, aber ich kann ganz klar sagen, auch wenn wir jetzt was anderes getweetet haben, das Jahr 2017 wird nicht besser. Es wird nicht am 1.1. der Einschnitt kommen und die AfD sagt, ey Jungs, wir haben uns da, glaube ich, in was verrannt. Wobei jetzt eine AfD-Dame ist ja ausgetreten, weil sie gesagt hat, die AfD hat ghettoähnliche Zustände in einem Thesen- oder Vorschlagspapier angekündigt für Flüchtlinge. Also ganz kurz dazu machen wir nochmal ein bisschen Fact und Info. Die AfD hat wohl in einem Lage- oder Thesenpapier gesagt, sie würde ganz gerne ein Ghetto einrichten für Flüchtlinge, wo sie als Wiederaufbauhelfer trainiert werden, mit dem kleinen Zusatz, dass ihnen einige Grundrechte aberkannt werden. So, und diese Frau ist dann ausgetreten, weil sie gesagt hatte, so, jetzt wird's mir aber zurecht. Aber ich muss dann denken, ja, erstmal good for you, aber wann kommt denn der Punkt, wann es dir dann irgendwann mal zurecht wird? Was? Ja, war nicht vielleicht der so Punkt, nach Beatrix von Storch? Also genau, wir schießen auf Flüchtlinge an der Grenze. Wann so ist denn bitte der Punkt? Throw those guys. Okay, zurück zum Punkt. 2017 wird nicht besser, denn jetzt ist nämlich wirklich der Punkt, wo wir einfach noch aktiv sein müssen. Ich wage zu halb zu widersprechen. Also okay, wir müssen aktiver sein, ja. Und mit wir meine ich die intellektuelle Elite. Nein, also ja, jeder mit einem gesunden Menschenverstand. Aber tatsächlich, was ich und ich weiß, das kann auch wieder sein, das ist mein gnadenloser alles überstrahlender Optimismus und Idealismus. Den brauchen wir auch. Den brauchen wir. We need people like me. Wir brauchen Trottel wie dich. Dorftrottel wie dich. The paradise is near. Ich glaube tatsächlich, wenn man sich sozusagen die Geschichte anguckt, dass es natürlich immer eine gewisse Varianz gibt in, ja, auf geschichtlicher Ebene und vielleicht auch innerhalb, wenn man das betrachtet, dann war vielleicht 2016 auch nicht so ein geiles Jahr. Aber ich glaube trotzdem daran, und das ist tatsächlich meine felsenfeste Überzeugung, dass alles, also in Bezug auf die Menschheit, linear besser wird, historisch gesehen. Mhm, das hast du schon mal gesagt. Das habe ich schon gesagt. Und ich werde aber nicht müde, das zu wiederholen. Also, mit so einer leichten Sinuskurve, die nach oben geht. Mit einer leichten Sinuskurve, die nach oben geht. Genau, wir haben quasi eine gewisse Varianz und es gibt immer Ups und Downs. Aber ich glaube tatsächlich, dass alles, wenn man jetzt das ganze Ding auf einen historischen Kontext von Homo erectus macht keinen Sinn. Wie heißen wir? Homo sapiens sapiensis. Mhm. Das ist unsere Rasse. Mhm. Homo sapiens sapiensis. Vom Anfang unserer Rasse bis zu jetzt, wenn man da quasi ein Lineal anlegen würde, dass es doch eine Kurve nach oben machen würde. Und und ich glaube, es geht auch so weiter. Und, aber nicht von allein. Es gab immer Leute, allein. Die was dafür nicht getan haben. Es gab immer Leute, die was und, dafür getan und haben. Und nochmal, um meinen Punkt nochmal kurz klar zu machen. Es geht mir nicht darum, dass jetzt dass das Jahr 2017 das große Ende ist, sondern nee, das Jahr 2017 ist das, wo die ganzen fiesen, linksgrün versifften Gutmenschen ganz besonders stark für ihre Ideale einstehen müssen. Ja. Auf der anderen Seite aber auch mal ganz klar von ihrem hohen Ross heruntergehen müssen und verstehen müssen, ja, ich glaube, irgendwie wollen wir alle doch das Gleiche, nämlich das Gute für uns und für unsere Nebenmänner. Aber das erreichen wir weder. Nebenmänner und Männerinnen. Und Männerinnen. Und dass wir das Ganze aber nicht durch Überheblichkeit und ich weiß es aber besser oder ich meine zu wissen, dass ich es weiß und du nicht erreichen, sondern wir erreichen es durch Debatten durch Kompromisse. Und durch Kleinwaffenhandel. Und durch Kleinwaffenhandel, denn irgendwie muss das linksgrün versiffte Gutmenschentum ja auch finanziert werden. Und ich meine, wie kommen wir zu unseren Kundgebungen und wie kommt man zu einer Debatte, wenn nicht in seinem 4x4 Jeep? So, ne? Ja, ist so. So. Und die Security braucht Waffen. Die Security braucht Waffen. Ich glaube 2016 war das große Jahr der Klatschen für Das Jahr 2016 hat uns kurz schnuppern lassen, was passieren kann, wenn wir uns faul zurücklegen. Das war die Demo-Version. Das war die Demo-Version von 2017 und vom großen Untergang. Absolut. Das Jahr 2017. Und um das jetzt vielleicht als kleinen Abschluss. If you thought Brexit and Donald Trump were the real shit, just wait what 2017 has got in store for you. If you don't, get off your fucking couch now! Genau, denn wir haben nächstes Jahr auch eine Wahl und ich kann einfach nur sagen, steht auf, seid mutig, lasst euch nicht unterkriegen, auch nicht von solchen Dingen. Ja, der Terror und das Leid kommt uns jetzt näher. Und dafür, wenn ihr morgen rausgeht, wenn ihr morgen vor die Tür geht. Vergesst eure Kleinwaffen nicht. Vergesst eure Kleinwaffen nicht. An jeder Ecke. Am besten geht ihr jetzt schon mal an die Tanke, der Sprit wird teurer, vielleicht so einen kleinen Kanister schon mal auffüllen. Du, wir hatten es vor ein paar Monaten schon mal. Ich sage, Hamsterkäufe, ne? Ja. Genau. Dazu gehört auch immer etwas, um den Generator laufen zu lassen. Also, jetzt zum dritten oder vierten Mal. Bleibt menschlich, denkt daran. Selbst Leute, die AfD wählen, sind noch Menschen. Und nur mit einem Kompromiss können wir diesen Scheißkarren hier wieder aus dem Dreck ziehen. Denn ansonsten wird das Jahr 2017 noch viel übler als dieses hier. Deswegen, ich hoffe, das klang jetzt positiv genug. Das klang positiv genug. Ich glaube, okay. Wir haben 2016 durchgespielt. Ja. Ich finde, das ist so ein schönes, das ist eine schöne neue Wortschöpfung. Aber kein Sachen Highscore. Durchspielen. 2016 war kein Jahr für einen Highscore. 2016 gerade so durchgespielt mit nach zwei Continues und noch mit einem halben Leben übrig und einem Viertelherz. Und wenn wir es jetzt noch schaffen, bis über die Ziellinien zu kriechen, dann mache ich drei Kreuze. Und ich würde sagen, damit gehen wir eigentlich mit dieser Uplifting Massive. Wir gehen in eine kleine Pause und dann versuchen wir nochmal alles an Jokes rauszuballern. Was wir in Stock haben und versuchen euch nochmal richtig in creamige Weihnachtsstimmung zu kriegen. Wir können über Weihnachten reden, oder? Wir reden über Weihnachten. Na, komm jetzt hier. So, wir wünschen euch schöne 2 Sekunden Pause. Bis gleich bei Creamspeak, der Weltverbesserer-Podcast. Willkommen zurück zu Creamspeak. Creamspeak. Wir haben gehört, dass die große Winterfeier von Fest und Flauschig von Böhmermann und Schulz gerade abgebrochen wurde. Und ich habe jetzt im Internet ein paar Sachen gelesen, zum Teil Leute, die wütend waren, aber es wurde erstmal grundauf positiv angenommen und ich finde es auch positiv. Erstmal ist es ihre Entscheidung, das zu machen. Und was willst du dich jetzt auch da bei einer Comedy-Show hinsetzen, wenn ein paar Kilometer weiter Menschen gestorben sind? Ja. Ich finde es vollkommen legitim und wir haben ja am Anfang unserer Sendung, ich meine, wir ist natürlich totaler Blödsinn, da sie jetzt zu vergleichen. Es ist natürlich etwas komplett anderes. Wir sind natürlich wesentlich besser, das muss man natürlich. Wir sind wesentlich besser und größer. Ja, absolut. Bei uns hat man die Möglichkeit, erstmal abzuschalten. Wenn du im Tempodrom sitzt und sagst, ja, irgendwie habe ich jetzt aber ein schlechtes Gefühl dabei und ich merke, alle haben ein schlechtes Gefühl. Ja, oder Gottes Willen oder irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt aber bei mir ein Kumpel angefahren worden oder sowas, ne? Ja. Es geht ja auch wirklich darum, es ist erstmal nah dran, sehr viel näher dran als wir jetzt sind. Es ist eine Live-Sendung, es ist eine gute Laune-Sendung. Wir können zum Beispiel sagen, ja, wir machen jetzt hier keine große gute Laune-Sendung drüber, wir reden heute ernst. Und bei uns ist es halt ganz wichtig, wenn sich jemand sagt, ja, ich bin jetzt aber gerade echt irgendwie doch betroffener, als ich dachte. Und ich habe jetzt, oder auch nicht betroffen, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock auf die keinen zwei. Bock ich kann drauf, ausmachen ja, einfach und kann Bock schlafen Shows, gehen. Ja. Genau, wenn du in Berlin sitzt, dann ist halt, ja. Aber das ist zum Beispiel, das ist eigentlich genau das Ding, wo ich sagen würde, das illustriert halt so ein bisschen, ne? Dass es halt eben komplexer ist als nur, es gab ein Ereignis, das betroffen macht, Terroranschlag oder nicht, und es gibt jetzt quasi das eine Rezept, was alle machen müssen. Mit wir canceln die Sendung und wir, weiß nicht, holen es nach und machen schwarze Armbinden drauf. Oder halt eben, nee, wir powern jetzt durch und machen halt irgendwie nur Happy Fun Time und so weiter. Es gibt, und das illustriert für mich genau dieses Ding, es gibt nicht diese Schwarz- oder Weiß-Lösung, die für alle gilt und für alle richtig ist. Genau, es geht nicht einfach, jeder haut sich jetzt die Flagge ins Facebook-Profil und damit ist allen geholfen. Sondern und damit es ist tatsächlich, genau, und das ist vielleicht ist das die Lehre aus 2016, es gibt halt fucking Spektrum, ne? Und es ist einfach, das ist halt die Realität und die ist nicht binär, sondern die ist immer ein Spektrum irgendwie von schwarz bis weiß mindestens. Genau, es gibt keine singulären Gründe für das, was momentan auf der Welt passiert und es gibt auch keine singuläre Bewältigungsmaßnahme dafür. Die einen nehmen es mit Humor, die anderen sagen, ich muss das jetzt erstmal rausheulen, ich muss das verarbeiten, ich will mit meiner Mama telefonieren. Meinetwegen, ich ziehe jetzt eine Sendung durch, ich breche die Sendung ab. Du hast mir eben gesagt, Olli Schulz hat gesagt, ich lasse mir jetzt auch nicht vorwerfen, dass ich mich jetzt hier irgendwas unterwerfen muss oder so von wegen, wir beugen uns jetzt nicht. Wir geben dem Terror nach oder was weiß ich, oder wir machen uns jetzt irgendwie hier klein oder so. Und es ist genau dieses Ding, wir sagen so, jeder, ne, das wäre ja auch Schwachsinn. Was soll Olli Schulz sich jetzt abhampeln, wenn der... If he doesn't feel like it. So, ja. Genau für Böhmann, genau dasselbe für uns. Wenn wir jetzt nicht gesagt hätten, die beste Therapie für uns sozusagen, ja, oder der beste Course of Action für uns ist jetzt diese Sendung aufzunehmen, dann hätten wir es nicht gemacht. Ja. So, also mir zum Beispiel hilft es ja nur nicht bei solchen Problemen, sondern noch immer. Ich freue mich auf jede Sendung, ich freue mich mir, mein Leid, meine blöden Gedanken. Von der Seele und, zu reden. Genau, ja, einfach meinen ganzen Scheiß von der Seele zu reden. Es hat nach der ersten Hälfte ist für mich wesentlich mehr Klarheit schon wieder da, als davor da war. Ja, und vielleicht nehmen wir euch irgendwie mit auf diese kleine Erkenntnisreise. Wir sind auf jeden Fall froh, einmal die Woche hier sprechen zu können für euch, mit euch. Und wir sind natürlich dankbar dafür, dass wir die Hörer haben. Und ich meine, wir haben die Hörer, die werden uns wahrscheinlich auch für so etwas schätzen. Deswegen machen wir doch einfach mal weiter im Programm. Ja. Und was ich noch sagen wollte. Ich habe jetzt auf Twitter 2-3 Nachrichten von Markus Pretzell gelesen. Hier, Ehemann von Frauke Petri. Es ist wirklich eine riesige Sauerei. Er schreibt halt wieder, ja, die Opfer, ne? Blut an Merkels Händen und ähnliches. Es ist natürlich widerlich, aber um mal ganz klar zu sagen, und das, da keimt die Hoffnung dann doch auf, dass so langsam nicht nur den AfD-Gegnern, sondern auch der AfD selber so langsam das Licht auf oder AfD-Wählern Licht aufgeht. Boah, vielleicht ist das nicht der Typ, der für uns steht. Vielleicht ist diese Partei nicht das Richtige. Denn das ist wirklich, es ist einfach so widerlich. Und ich muss sagen, die Antworten unter seinem Post zeigen auch wirklich zu gefühlt 99% genau diese Haltung, dieses, sag mal, hast du so noch alle? Weißt du, aber ich finde es auch tatsächlich interessant, also oder irgendwie wie sagt man, irgendwie gut, dass es scheinbar doch so ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden hat über das Jahr und so zynisch das jetzt klingt, weil es gab ja nur wirklich 2016 mehr als genug Gelegenheiten, sich auf sozialen Medien zu schrecklichen Ereignissen zu äußern. Und es hat mittlerweile, oder wo ich sagen würde, ne, dass halt gefühlt am Anfang des Jahres oder so oder Ende letzten Jahres, dass da halt quasi die Hetzer die Oberhand hatten in den sozialen Netzwerken, habe ich jetzt mittlerweile den Eindruck, dass, und ich weiß nicht, ob das an unserer Timeline oder an unserem Feed oder wie auch immer alles liegt, ob das Filterbubble ist, aber so von dem, was ich jetzt wahrnehme, haben doch die die gemäßigten Beiträge die Oberhand oder meinetwegen Beiträge, die sagen, die Katzenbilder posten unter Hashtag Katzen statt Spekulation. Also du kannst ja einfach rechnen, wenn Markus Pretzell unter seinem Tweet knapp 300 Likes hat und auf der anderen Seite ein lass es doch bitte sein, jetzt keine Hass, keine Angst, 2, 3, 4.000, dann zeigt das doch eigentlich. Ja, oder wenn eben bei Spiegel Online in der Facebook-Kommentarspalte die gemäßigten Kommentare ganz oben sind. Ja, ne? Genau. Und das wäre was. Also nicht die Hoffnung verlieren, lasst euch keine Angst machen. Nicht die Hoffnung verlieren, genau. Lasst euch keine Angst machen und lasst euch vor allem keine Wut machen. Lasst euch keine Wut machen, ja. Genau, denn auch, meinetwegen so Wut auf AfD, Wahlmänner und ähnliches kann ich nachvollziehen, aber nicht erstmal Blindlingswut auf die und wir. Das Schlimmste, was man jetzt machen kann, ist in diesen Us and Them Gedanken zu verfallen, die und wir. Ob es die Moslems sind, ob es die AfD-Wähler sind, nicht die Rechten. Wir reden nicht über irgendwelche Klatzen und Markus Pretzell und Beatrixe von Storch, ja. Einfach nicht us and them. Lass uns erstmal miteinander reden. Bis zu dem Punkt, gerne bis zu dem Punkt, wo man merkt, okay, hier ist Hopfen und Malz verloren, da brauchen wir nicht mehr reden. Ja? So, irgendwann kann man sagen, okay, ich nehme den Hut, die Diskussion ist vorbei. Ja? So meinetwegen Holocaust leugnen is where I drop the line. Aber, ja, aber wenigstens bis zu einem gewissen Punkt offen, ehrlich. Ich denke mir manchmal bei solchen Dingern so, haben wir eigentlich alle nicht genug Star Wars geguckt? Weißt du? Oh, so, also genau, möchtest du gerade überleiten zum Star Wars? Furcht ist, ich hab das Ding nicht gelesen, gesehen, den neuen. Aber da, wirklich genau das Ding, wo ich nur mir das wirklich, es kommt mir immer hier, wirklich immer dieses Quote, kommt mir wirklich immer in den Sinn. Furcht ist der Pfad zur dunklen Seite, ne? Furcht führt zu Wut, Wut führt zu Hass, Hass führt zu unsäglichem Leid. Das ist wirklich dieses Ding, das deckt sich mit allen, mit allem, was ich bisher so erlebt und erfahren habe. Hast du eigentlich mal darüber nachgedacht, wie Prezell, Frauke Petri und die AfD die Star-Wars-Sachen sehen? Denken die sich, Star-Wars, das ist doch diese Geschichte über diesen unheimlich gerechten Imperator, der es immer und immer wieder nicht schafft, die Galaxie zu befrieden und diesen verdammten Skywalker. Ist das, ich glaube, die müssen den so sehen, oder? Du kannst doch als Frauke Petri bei George Lucas... Wer schneidert immer diese ganzen tollen Imperiums-Uniformen? Können Sie mir da vielleicht mal einen Kontakt? Hugo Boss, genauso wie mit den Nazi-Uniformen. Du kannst doch als AfD, als AfD-Mitglied nicht wirklich Star Wars gucken, ohne zu sagen, also dieses Imperium, die haben schon, du musst doch für die genau schieren, wie, das oder? Ist ja, das ist ja auch so ein bisschen wie Herr der Ringe, oder? Oder nee, wobei, Tolkien war ja so ein bisschen, nee, ist vielleicht nicht das beste Beispiel. Ich glaube, Star Wars ist ein besseres These Black Orcs, they are swarming over our lands. Ey, hast du gelesen, in der Türkei wird Weihnachten. Elben. In der Türkei wird Weihnachten verboten, ne? Weihnachten also, wird verboten, beziehungsweise es wird ja doch nicht verboten. Vielleicht nee, wird dann happy. Also Geschichte ist folgende: an einer Elite-Schule, an einer es deutschen jetzt, Elite-Schule. Ist jetzt die wie heißt das? Ein Weihnachtsmärchen? Nee, wie heißt die biblische? Das ist Jesus, A Christmas Carol. A Christmas, ja. Genau. Von Jesus Dickens. Genau. A Christmas Carol. Von Jesus Dickens. Von Jesus. Ja, genau, A Christmas Carol. Auch original, von original Mesut, in Nazareth Mesut, mit den Mesut Muppets. Mesut Dickens, A Christmas Carol. Übrigens, Muppets Christmas Carol ist ein schöner Film, kann ich nur jedem empfehlen. Ist ein schöner Film. Erzähl die scheiß Weihnachtsgeschichte jetzt, wir müssen besinnlich werden. Los, ich möchte Jingle Bells, nee. Eine Weihnachtsgeschichte soll ich erzählen? Oder die Weihnachtsgeschichte? Die Christmas, so, okay. wie Christmas fast verboten wurde. Okay. Also in Erdoganland. Eine Elite-Schule in der Türkei. Es begab sich aber zu der Zeit. Es wurde, also ich glaube, es ist sogar was geleakt, ne? So nach Spiegel-Reportage oder nach Spiegel. Investigativen Journalismus. Football Leaks. Nach Football Leaks wurde confirmed. Elite School Leaks. So, es wurde auf jeden Fall veröffentlicht, dass die Lehrer wohl ein Memo bekommen haben, in dem steht, dass alle christlichen Symbole und das Weihnachtsfest und alles, was damit zu tun hat, sofort aus dem Unterricht verbannt werden soll. Und dann wurde erst ein bisschen abgestritten hin und her und jetzt sieht es wohl so aus, dass es wohl verboten wurde, aber es wird jetzt nicht durchgesetzt. Das ist, glaube ich, das Letzte, was ich gelesen habe. Deckt sich das ungefähr mit dem, was die Lügenpresse verbreitet? Mein letzter... Also ich glaube, mein letzter Stand war tatsächlich, dass es angeblich gar nicht stattgefunden hat, kann sein. Ach so, okay. Ja gut, dann gibt es wieder was Neues. Was mich zu dem Punkt führt, da wo Kultur und ich meine, es geht auch um ein elitäres Gymnasium, da wird die nächste türkische Elite erzogen. So. Und das ist immer. Da wird die nächste türkische Elite von deutschen Christen indoktriniert. Und es ist wirklich so, dass immer in den starken autoritären und faschistischen Systemen werden zuerst die Medien und danach wird die Kunst und danach die Akademie. Die Rechtsprechung natürlich auch. Ja, natürlich. Also und eigentlich alle, und die alle Bereiche von Relevanz. Aber klar, Bildung ist der Feind des Autokraten. Schön gesagt. Ja, muss man so sagen, oder? Aber freie Bildung, sagen wir freie Bildung. Nee, Bildung. Bildung allgemein. Ja, aber es ist doch wirklich so, je mehr du dich informierst, je mehr du weißt, desto mehr wirst du irgendwann das System in Frage stellen. Genau. Ja, ja, klar, das ist natürlich das ist aber auch kompliziert, ne? Das ist auch es ist eine Scheiße. Wir hatten letztes Mal Kant. Kant. Ja. Kant in der Folge. Es ist auch eine Scheiße mit der Aufklärung. Warum musste das überhaupt sein? Ist es nicht schön in diesem Hätten wir nicht in diesem feudalistischen System, das ist das, weißt du, womit alles angefangen hat? Der ganze Scheiß hat angefangen, als die ersten Leute bei Age of Empires aus dem dunklen Zeitalter rausgegangen sind, ins Feudalzeitalter. Damit hat die Scheiße angefangen. Das war the root of all evil. Davor hat's einfach, davor gab's einfach nur dieses Verhältnis von, ich habe Glück, im oberen ersten Prozent zu leben. Ja, damals war einfach dieser Schnitt zwischen Arm und Reich einfach noch sehr viel krasser. Da war nicht so, okay, die Reichen haben halt Superjabs und die Armen haben halt nur ein iPhone 5, sondern da war es halt so, die Reichen haben ein Schloss und die Armen sind einfach tot nach 25. So, ich bin dagegen, wieder im dunklen Mittelalter zu leben. Oder ich bin auch dagegen, Ich denke vor allem, was ich immer so krass finde oder was ich mich immer frage, ist am besten dieses Ding, das Kuriose ist ja irgendwie auch an der Situation momentan, dass wahrscheinlich könnte es allen reasonably gut gehen. Es ist ja nur so ein dummes Verteilungsproblem. Aber wer weiß, je nachdem, was Daddy Trump so anrichtet, leben wir vielleicht in einem halben Jahr wieder in feudalen Systemen oder im Mittelalter oder in der Steinzeit. Wer weiß? Endlich wieder, da kommen die ganzen LARP-Skills. Das wollte ich übrigens immer machen. My also, wer dafür Dragons Fantasy. Wer dafür ist, dass wir eine Creamspeak Live-Sendung von einem Live-Action-Rollenspiel-Festival machen, schreibt uns bitte eine private Nachricht bei Twitter oder Facebook. Ich lege direkt mein Veto ein. Ich habe neulich, beziehungsweise ich muss vielleicht etwas weiter ausholen. Ich war auch damals, ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr interessiert war in LARP, because I was a nerd. Ich auch. Und ich hätte da total Bock drauf gehabt, nur das Problem war, ich war immer zu jung, weil du kannst, glaube ich, nur ab 16 bei diesen wirklichen Cons, ne, bei diesen Conventions sozusagen, wirklich mitmachen und hingehen, weil logischerweise du prügelst halt zwar mit Schaumstoff, aber immer noch mit Waffen irgendwie aufeinander ein. Und da sind dann, weiß ich auch nicht, große, starke, bärtige Männer, die auf mittelalterlichen Instrumenten spielen und Met trinken und so. Insofern kann ich das irgendwie schon nachvollziehen, aber auf jeden Fall, also als ich dann so alt genug war, um wirklich irgendwas zu machen, hatte ich schon wieder das Interesse daran verloren, aber ich habe eine Zeit lang tatsächlich mich damit auseinandergesetzt und jetzt neulich habe ich nochmal wieder ist mir wieder so ein LARP-Spieler irgendwie über den Weg gelaufen in der Bahn und der war sehr, sehr kurios verkleidet, das hatte sowas von Endzeit, weiß ich nicht, Endzeit-Magier oder so. Steampunk. Ja, so ein bisschen Steampunky mit Schläuchen und so und neonfarbenen Kontaktlinsen und so ganz maskiert. Irgendwo zwischen Warhammer und, weiß ich auch nicht. Sailor Warhammer Moon. Und Asterix und Obelix oder so. Und der hat unfassbar gestunken. So leid mir das jetzt tut. Der hat halt drei Tage lang auf dem Feld gelebt und ich gekämpft. Das gehört alles zum Rollenspiel dazu. Wahrscheinlich ist es wirklich, ne? Der hat wahrscheinlich einfach eine ordentliche Con mitgemacht. Authentischer Geruch. Ich meine, da fährt man natürlich nicht mit der Bahn nach Hause, aber... Vielleicht hat er auch nicht mehr genug Mana übrig gehabt, um den Duschzaum... Okay. auf jeden Fall. Wer möchte, dass wir bei einer LARP teilnehmen, schreibt uns bitte und sagt, das brauchen wir unbedingt. Das brauchen wir in unserem Leben. Ich habe noch einen anderen Artikel zu Weihnachten gelesen. Vielleicht machen wir das so als letztes kleines Ding. Sollen wir nicht lieber jetzt einfach wirklich ein paar schöne, lighthearted Weihnachtsgeschichten erzählen? Wir hauen einfach raus, worauf wir Bock haben. Es ist jetzt nur noch Free Cream. Okay, wir machen die letzten 10, 20 Minuten des Jahres Free Cream. Wie habt ihr denn Weihnachten früher gefeiert? Erzähl mal ein bisschen. Wie war dein Weihnachten immer? Mein Weihnachten? Kein Sex, nur besinnliches. Es sei denn, es war besinnlicher Sex. Dann darfst du auch Sex erzählen. es war besinnlicher... In der Eifel. Consensual Sex. Also mein Weihnachten war eigentlich... Oh Gott, jetzt wenn ich mir das wirklich versuche, um vorzustellen... kommt mir das direkt extrem so romantisiert vor. Aber ich glaube, es war. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du gemerkt hast, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt? Boah, nee, überhaupt nicht. Ne? Weil das Ding ist aber auch tatsächlich, irgendwie hab ich so eine. Was ich im Kopf habe, ist sehr klischee-mäßig. Wir hatten halt die Familie da, wir hatten einen tollen geschmückten Baum, dann haben die Kinder haben irgendwie rumgechillt und waren total irgendwie gehypt und dann hat irgendwann haben irgendwann die Eltern geklingelt und dann kam man rein und dann waren die Geschenke da und dann gab es Bescherung und dann. Was war denn bei euch? Wir haben ein bisschen, Struktur, Max, ein bisschen Struktur. Erstmal hört sich das alles so an, als wärst du so ein Kaspar Hauser-Kid, der die ersten 14 Jahre lang in der Box groß geworden ist und du denkst dir jetzt irgendwas aus. Also den Ablauf von Weihnachten. Nein, aber wirklich, das Heiligabend. Es war tatsächlich so ähnlich. Aber was ich eigentlich, also das Einzige, was bei mir, ich bin ja nicht getauft und nicht irgendwie keiner, ich bin nicht konfessionell, wie sagt man das? Nicht, ich bin Heide. Was mich tatsächlich damals schon immer gestört hat, das war aber auch schon das war schon immer so, war dieses Singen von christlichen Weihnachtsliedern, weil ich mich damit so null identifizieren konnte. Ich hatte immer dieses Problem mit wer ist Jesus, was hat er mit mir zu tun? Lass mich in Ruhe, ich will nur meine Coca-Cola-Geschenke haben. He's watching you jerking off. Ja, so ungefähr. Deswegen bin ich auch blind. Nee, das war das vielleicht das Einzige. Ich hatte Weihnachten weitestgehend klischeemäßig irgendwo zwischen Turbokapitalismus und Altes Testament, würde ich sagen. Und bei dir? Also du möchtest mir nicht sagen, was ihr an Weihnachten gemacht habt. Ja doch, ich hab das doch, das war doch genau das, was ich gerade aufgezählt habe. Das war erlogen und erstunken. Das war genau das, was passiert war. Ich mutmaße. Okay, also Weihnachten war, habe ich eigentlich immer nur eine gute Erinnerung. Bis auf das eine Mal, wo ich bei meinem Vater war an Weihnachten und ich habe das ganze Jahr davon erzählt, dass ich Star Wars so toll finde und gerne den Millennium Falcon als Spielzeugfigur haben will. Und dann hat mein Stiefbruder den Millennium Falcon bekommen. Und ich habe eine Figur vom Raumschiff Enterprise gekriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du diese Geschichte schon mal erzählt hast. Das Trauma sitzt so tief. Das Trauma sitzt so tief. Ja. Das war nicht so schön, aber ansonsten war Weihnachten immer schön. Ich bin ja auch ein großes, glückliches Scheidungskind. Und meine Mutter hat das immer ganz fein gemacht. Also der Weihnachtsbaum war nicht geschmückt. Also nie, gar nicht. Es war einfach nur so eine alte... Nein, ganz kurz. Der war nicht beschmückt die ganze Zeit bis das zum 24. Bis zum 24. Ah, okay. Und war auch ein echter Baum, also aus Kohlenstoff. Plastik. Und und dann um 14 Uhr mittags, bumm, Türen zu vom Wohnzimmer. Zack. Und dann saßen wir da drin und meine Mutter hat ein Feuer gelegt. Und irgendwo im Raum war ein Schlüssel versteckt. Weihnachtsbaum stand da drin und das Tolle ist, man konnte den durch ein Schlüsselloch sehen. Ein kleiner Teil davon. So, und ja, dann hat meine Mutter. Ja, tatsächlich auch. Wir hatten so Schiebetüren und die waren so, mit verglasten Fenstern und dann war das aber so blurry sozusagen. Du konntest aber schon drinnen alles sehen, wie das so geleuchtet irgendwie ist. Auf jeden Fall, 14 Uhr wurde dann zugemacht. Meine Mutter hat dann den Weihnachtsbaum geschmückt. Damals dachten wir bei uns gab es übrigens das Christkind. Was gab es bei euch? Ohne Spaß. Bernd, den Weihnachtsdude. Was gab es bei euch? Ich glaube, Nikolaus nicht. Das war tatsächlich auch immer vorher. Und ich glaube, es war bei uns tatsächlich, also vor allem... Oh Gott. Ich glaube tatsächlich, wenn ich versuche jetzt wirklich in meiner Erinnerung zu kramen, lass mich lügen, aber es könnte tatsächlich durchaus sein, dass das davon abhing, ob wir die ganze Familie zu Gast hatten oder ob wir quasi nur unter uns waren. Weil wenn die ganze Familie zu Gast war und wirklich halt dann so religious people, dann war es das Christkind. Und ich glaube, ansonsten der Teufel. Ansonsten war es einfach Satan's Claws, der Rock'n'Roll Weihnachtsmann. And he shredded some riffs beneath the Christmas tree. Nee, ich keine Ahnung. Ich glaube, ich meine, dass es eher das Christkind war, aber ohne Spaß, ich habe diese ganzen Religionsgeschichten, die habe ich so professionell ausgeblendet. Bei uns ich war einfach innerlich immer so, dass immer wirklich so Coca-Cola. Also bei uns gab es ganz wenig Christliches im Weihnachtsfest. Also aber eigentlich ganz, auch ganz nicht, aber das war nur wegen dem Rest von der Familie. Aber auch bei uns, der Rest der Familie war auch überhaupt nicht. Also auf jeden Fall, 14 Uhr waren die Türen zu und dann irgendwann, dann gab es nämlich doch was Christliches. Wir sind nämlich doch noch ab und zu zur Messe gegangen, aber auch nicht jedes Jahr. Und ich muss sagen, ich fand das damals cool. Und zwar nicht weil die Messe so toll war, sondern weil es die Spannung so hochgetrieben hat. Nein, das hat die Spannung so hochgetrieben, weil ich es natürlich gehasst habe. Ich habe es gehasst, in der Kirche zu sein. Aber es war quasi nochmal so, als würdest du ein Videospiel spielen und ist noch so Schwierigkeitsstufe schwer. Und, also es war so das... Das war so eine, das war wie ein Vorspiel. Das ist also wie bei gutem Sex. Vorspiel, aber vorher in die Kirche. Und sprich, du hast schon diese masochistischen Tendenzen, die ich schon seit Beginn dieses Podcasts. Vielleicht haben die sich da herausgebildet. Vielleicht ist das zur Messe gehen. Vor Weihnachten. Okay, ja. So. Danach gab es zwei verschiedene Varianten. Basically, Christianity is a fucking huge BDSM. Dann. Das ist alles, der schönste Fetisch und die schönsten Fetische entstehen aus christlichen Bräuchen und aus in die Kirche gehen. Danach gab es zwei Varianten bei den Maschus zu Hause. Du redest immer rein, immer dann, wenn der nächste Punkt kommt. Also zwei Varianten, entweder gab es Essen vor der Bescherung oder danach. Das Schönste war natürlich danach, weil sonst hat man alles in sich reingewirkt. Das hat auch meine Mutter irgendwann dann mitbekommen und gesagt, dafür kocht sie nicht. Und dann ging es los. Und dann gab es nämlich noch eine Untervariante. Deswegen entweder wurde vorher gesungen. Ach Quatsch, ganz falsch. Da mussten wir uns erst in unser Zimmer setzen und dann hat meine Mutter quasi die Geschenke, also das Christkind, die Geschenke unter den Baum gelegt und dann wurde irgendwann geklingelt. Es gab wirklich so eine kleine Klingel. Das gab es für uns auch, tatsächlich. Die habe ich auch immer bekommen, wenn ich krank war und musste dann klingeln, wenn meine Mutter den Pinkeleimer bringen sollte. und dann hat die geklingelt und dann gingen wir rein und dann mussten wir erst noch jeder ein Weihnachtslied singen. Ja, yeah, so, so war das bei uns eigentlich. Guck mal, das ist doch wieder ein Plagiat. Ich habe doch bei dir abgeschrieben. Ich habe nämlich deine Tagebücher gelesen. Ja, genau. Tagebücher. Hast du ein Tagebuch geschrieben? Ich habe ganz kurz, 3 Tage lang, und dann ging mir das so auf die Nüsse, dass ich aufgehört habe. Ich glaube, ich habe auch mal ein Tagebuch. Ich habe eine Seite Tagebuch geschrieben und dann hatte ich auch keinen Bock mehr. Und dann habe ich das einmal zu wenig gelesen und gedacht, was ist das für ein Traum? Oh, Scheiße. dann gab es die Geschenke und dann wurde gegessen und es war wunderschön und ich bin meiner Mutter immer noch dankbar dafür, dass sie das für uns gemacht hat. Auch schon, als wir alle wussten, dass es Christkind Weihnachtsmann gar nicht gibt. War wirklich toll. Sehr schön. Weihnachten ist super. Das war's. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Ja, schickt uns eure schönsten Weihnachtsgeschichten. My grandpa touched me when I was five. So, ich glaube, wir machen jetzt einen kleinen Creamspeak Christmas Wrap-up 2016. Wir haben das letzte Mal schon ein kleines Dankeschön ausgesprochen an unsere treuen Hörer, die auch nach so vielen dämlichen Witzen und nach so vielen Unfug immer noch bei uns sind. Ist dir aufgefallen, dass wir diese Folge gar keinen Dick-Joke drin hatten? Ach, bestimmt. Das kann ich nicht sein, oder? Es ist der innere Dick-Joke, der zählt, Max. Es ist der innere Dick-Joke. Ach, oh, ich wollte dich eigentlich noch erzählen. Ach, was wolltest du erzählen? Ich wollte eigentlich noch so viele lustige Sachen erzählen, aber was heißt, es hat sich nicht so richtig ergeben. Ich war am, vielleicht kriegen wir doch noch einen kleinen Dick-Joke hin. Okay. Also, ich habe noch mal kurze Anekdote raus. Ich war jetzt am, ich hatte jetzt ein sehr entspanntes Wochenende, ausnahmsweise mal, und saß Samstagabend bei mir zu Hause und dann hatte mich noch ein, und ich war so ein bisschen so in dieser Zwischenwelt zwischen, ach, du hast den ganzen Tag schon zu Hause gechillt und irgendwie Netflix gebinged-watched, ist das jetzt, kannst du das jetzt verantworten, irgendwie einfach einzupennen und so, oder musst du jetzt irgendwie nochmal vor die Tür oder so und keine Ahnung, mit mir gerungen. Und dann wurde ich angeschrieben von einem Kumpel und meinte so, hey, ich chill hier gerade übrigens noch in Ehrenfeld auf einer Party, wenn du Bock hast, komm vorbei, ne? Ich so, alles klar, okay, it's a sign from the heavens. Und landet er dann irgendwie mehr oder weniger ungewollt oder gewollt auf so einer Queer-Party in Ehrenfeld. Und es war alles total knuffig. Da gab es halt irgendwie dann, weiß nicht, Trash-Pop und günstig Bier und wie auch immer. Also eine Studentennummer. Aber was ich tatsächlich kurios fand an der Party, weil ich habe schon die ein oder andere Gay-Party oder Queer-Party irgendwie miterlebt und fand das auch immer alles irgendwie ganz, ganz, ganz lustig. Aber das war tatsächlich das erste Mal, dass erstmal der Stempel von der Party war, eine Vagina, also einfach so eine stilisierte Vagina, die ich mir heute Morgen noch unter größter Not irgendwie in der Dusche abschäumen und abwaschen musste, irgendwie, damit ich zu meiner Arbeit auftauchen kann. Und dann hatten sie on top noch so Pappmaché-Vagina-Girlanden überall aufgehängt. Aber da hat sich tatsächlich jemand wirklich die Mühe gemacht und halt aus Pappmaché so kleine Vaginas gemacht und davon halt Girlanden gemacht und die aufgehängt. Die Queer-Community strengt sich noch an. Absolut, und ich fand, ich fand das irgendwie, das war ein echtes Novum für mich und ich fand das sehr beeindruckend, das fand ich sehr, sehr amüsant. Ja, und jetzt habe ich trotzdem keine Dick-Jokes gemacht, sondern nur über Vaginas reden. Nur Vagina-Jokes. Wow. Tja, also, gehen wir zurück. Wir werden eine kleine Pause einlegen und zwar bis voraussichtlich Ende Januar, Anfang Februar. Ich glaube 5. Februar, oder? Oder 4.? Ich weiß es nicht mehr genau. Wissen. Aber ja, wir legen eine kleine Pause ein. Wir sammeln nochmal alle Dick-Jokes, die es gibt. Ja. Und wir haben noch ein paar kleine andere Schweinereien. Genau, wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline. Genau. Und ich glaube, das werden wir so Mitte Januar werden wir mit unserem anderen kleinen, mit unserer Überraschung rauskommen. Ein kleines Amüsgöl. Ja. Ein kleiner Gaumenschmaus. Genau, und ansonsten erstmal, ja, einfach wie letzte Folge auch schon, Copy-Paste hatten wir ja angekündigt. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue haltet und dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr uns schreibt. Dass ihr auch nicht, uns schreibt. Ja, es ist jetzt ein halbes Jahr Creamspeak und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat es tierisch schon Spaß gemacht. Mir hat es eine riesige Freude gemacht. Ich finde es eine super ganz, Sache. Ganz groß. Ich finde es toll. Ich finde es wirklich toll. Wir sind weiter für euch dabei, jeden Montag. Wir sind weiterhin in euch. In euch waren wir schon. In eurem Gehörgang, wenn ihr es denn wollt. Jeden Montag mit eurem Max, mit eurem Maschu, Creamspeak. Auf ein neues, wunderbares Jahr 2017. Wir haben euch alle ganz toll lieb. Wir haben uns ganz toll lieb. Uns haben wir aber noch viel mehr lieb. Wir haben uns am meisten lieb. Genau. Und vielleicht schaffen wir es ja 2017 noch ein bisschen mehr die Welt zu retten, als 2016 das schon nicht geklappt hat. Genau. Wir sagen Dankeschön von Creamspeak. Dankeschön. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, frohes Hanukkah, frohes Zuckerfest, frohes, wie hieß das nochmal von den Afrikanern? Was feiert Hare Krishna? Was? Okay, wir wünschen euch alle tolle Feste, die es gibt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Rutsch, ein schönes neues Jahr und haltet durch. Bitterbösen Januar, wo es keinen Creamspeak gibt. Ja. Wir wünschen euch alles Gute. Masche und Max sagen Tschüss, alles Gute und bis zum nächsten Jahr bei Creamspeak. Achtung, Achtung, Sie haben die Umlaufbahn erreicht. Eintritt in die Atmosphäre in 3, 2, 1. Okay, festhalten. Auf geht's. Warte mal. Müssen wir nicht langsamer werden? Ja. Also ich meine... Okay, warte mal. Ich glaube, ich mache noch am besten noch mal Navi an. Hier vielleicht zum... letzte Sitzung wiederherstellen. Hier. Herzlich willkommen zurück. Ihr Anflug auf die Erde wurde eingeleitet. Ich habe mir außerdem die Freiheit genommen und die bordeigenen V2-Raketen scharf gemacht und auf Israel gerichtet. Um Gottes Willen! Nein. Abbrechen! Sie haben das Landemanöver abgebrochen. Initiiere Protokoll EZB. Unkontrollierter Absturz ohne Rettungsschirm. Vielen Dank für Ihre Reise mit Ryanair Fluchtkapseln. Werfen Sie doch vor Ihrem Ableben noch einen Blick in unseren Duty-Free-Katalog mit den neuesten Parfums von Hugo Boss, Joop und anderen tollen Angeboten. Währenddessen auf der Erde. Es war ein wunderschöner Wintertag im Hause de Maizière. Die Handwerker hatten gerade das letzte Solarpanel auf der neuen Villa des amtierenden Innenministers angebracht und der Weihnachtsbaum erstrahlte in voller Pracht, während die gesamte Familie beim Adventsfrühstück saß. 6 Monate war es nun her, dass das alte Haus durch die Podcaster von Creamspeak bei ihrer Flucht von der Erde in Schutt und Asche gelegt worden war. Doch an diesem 4. Advent erinnerte nichts mehr an diese Tragödie einer lang vergessenen Sommernacht. Papa, Papa, schaue doch, welch schönes Kartenhaus ich baute. Ich hoffe, dass jetzt keiner hustet. Ha, fantastisch, mein Kind. Aber nun komm zu Tisch. Renne nicht zu unbedacht. Pass auf, dass du nicht gegen Mutters Sektpyramide läufst. Die brauchen wir noch für unser halbjährliches Korrespondentendinner heute Abend. Aber ja, Papa. Aber Thomas, nun sei doch nicht so streng mit dem Kleinen. Er meint es doch nur gut. Es ist der 4. Advent. Lass ihn doch einmal im Jahr Spaß haben. Na, es geziemt sich nicht, Susanne, das weißt du. An dem Monsieur lacht nicht, er regiert. Tim, nun komm. Oh, Soufflé, das esse ich am liebsten. Na, das gibt es aber erst zum Dessert. Und sei vorsichtig, dass du nicht am Tisch wackelst, sonst fällt es noch in sich zusammen. Ja, Herr Papa. Ein guter Junge bist du, Timmy. Sag, Susanne, hast du meine Ming-Vasensammlung schon aufstellen lassen? Noch nicht, mein Thomas. Ich habe die Handwerker aber bereits instruiert, sie heute noch auf den Sockeln befestigen zu lassen. Ich habe ihnen mitgeteilt, dass bereits die kleinste Vibration alles zum Einsturz bringen könnte. Herr Masier, entschuldigen Sie, wo sollen wir denn den riesigen Nitroglycerinfass hier hinstellen? Das kommt in den Keller, meine Herren. Direkt neben meine alte Fliegerbombensammlung aus dem Zweiten Weltkrieg. Und bitte, wir sind beim Frühstück, ja? Ach so, alle gut, Herr Masier. Ach so, eins noch. Was machen wir denn mit dem 5 Meter hohen maßstabsgetreuen Streichholz-Eiffelturm, den Sie da noch im Vorgarten stehen haben? Ach ja, der kommt direkt neben die seit 11 Generationen laufende Jenga-Partie im Atrium, die noch mein